Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten interaktiven Piratenstunde hier im Landtag NRW. Als Mitmachpartei möchten wir natürlich sehr stark den Dialog mit den Bürgern, mit den Parteimitgliedern und hier den Abgeordneten im Landtag fördern. Und deswegen haben wir uns diese Piratenstunde ausgedacht, um halt eben hier im Stream mit euch draußen an den Bildschirmen zu kommunizieren. Wir haben jetzt schon über 50 User im Stream. Herzlich willkommen. Und ich glaube, im Laufe der Sendung werden es auch noch ein paar mehr werden. Wenn ihr gleich Fragen habt, könnt ihr die jederzeit gerne stellen. Entweder per E-Mail an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de oder aber über unsere Kontaktformulare auf Facebook, Twitter und Google+. Das Thema unserer ersten interaktiven Piratenstunde ist die 100-Tage-Bilanz, ein traditioneller Stichtag, den wir jetzt knapp 100 Tage nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen Bilanz ziehen wollen. Und das werden gleich 2 der 20 Piraten tun, nämlich einmal der Fraktionsvorsitzende Joachim Paul und die parlamentarische Geschäftsführerin Monika Pieper. Okay, ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserer Special-Pressekonferenz. Liebe Piraten, liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier die Aufgabe, so ein bisschen was zu den 100 letzten Tagen im organisatorischen Bereich zu sagen. Die ersten 100 Tage der Piratenfraktion im Landtag waren interessant, für uns alle, denke ich, ziemlich aufregend. Und ich blicke jetzt mal zunächst zurück auf die Sommerpause, die eigentlich für uns keine Pause war. Im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen waren wir doch die meisten Tage hier und haben gearbeitet. An dieser Stelle schon mal, wir waren die einzige Fraktion, die auch während der Sommerpause ständig Fraktionssitzungen abgehalten hat. Und es hat nur einen einzigen Termin gegeben, wo weniger als 11 Leute anwesend waren, wo wir also nicht beschlussfähig waren. Wir sind hier mit sehr viel Neugierde zum Dienst angetreten, sind mit Respekt begrüßt worden und haben ganz viel positive Überraschungen erlebt und haben hier quasi in den letzten Wochen ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Wenn wir mit dem personellen Aufbau der Fraktion fertig sind, werden hier knapp 70 Leute arbeiten für uns. Als wir am Tag nach der Wahl, das war am 14. Mai, hier ankamen, waren die vorgesehenen Räume noch gar nicht fertig. Die waren noch belegt von Teilen der Linksfraktion und einiger Abgeordnete der CDU. Das heißt, wir haben hier mit einem Raum begonnen für 20 Abgeordnete. Wir haben 5 Rechner bekommen und mussten halt gucken, wie wir zurechtkamen. Die meisten von euch werden sich sicher erinnern an diese endlos langen Fraktionssitzungen. Einige haben sie vielleicht auch sich angeschaut. Da waren ja 8 bis 10 Stunden keine Seltenheit. Der Pizzagate ist in allen noch in guter Erinnerung. Ja, wir mussten uns zunächst selbst organisieren und selber besser kennenlernen. Die Räume mussten mit Möbeln, Computern und Schreibutensilien bestückt werden. Aber genau an dieser Stelle haben wir massive Unterstützung von der Landtagsverwaltung und von der IT bekommen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bedanken. Das hatten wir in der Form nicht erwartet und wir waren alle total begeistert, mit welch offenen Armen wir hier empfangen wurden. In puncto Technik sind wir aber noch nicht am Ende. Das heißt, wir haben sicherlich noch einige Fragen an die IT. Gerade unsere Technikfreaks sind nicht zufrieden mit der Ausstattung. Es läuft noch immer kein Mumble hier bei uns im Landtag. Das Streaming im Plenarsaal muss noch optimiert werden und andere Programme möchten wir auch gerne installieren. Da arbeiten wir dran und da kämpfen wir drum. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass die IT wirklich ihr Bestes gibt. Also ne, sie versuchen uns wirklich nach bestem Wissen dazu helfen. Nun gut, schöne Idee. Danke, Ingo. Es werden also zukünftig ungefähr 70 Menschen hier für die Piratenfraktion im Landtag arbeiten. Das sind 20 Abgeordnete mit ihren Mitarbeitern. Manche haben 2 Mitarbeiter, andere teilen sich zu zweit einen Mitarbeiter. Daneben haben wir ungefähr 15 wissenschaftliche Referenten sowie 15 Stabsmitglieder, die halt das Sekretariat machen, die Pressestelle, die Buchhaltung, etc. Dann haben wir uns in den Sommerferien ganz viel mit Bewerbungen beschäftigt. Ich war gestern ja erschrocken, also ich wusste, dass es viele waren, aber ich habe nicht damit gerechnet, als wir mal durchgeschaut haben, dass es wirklich über 1300 Bewerbungen waren, die wir hier bekommen haben. Und das zeigt vielleicht auch, warum es an einer oder anderen Stelle nicht so gut geklappt hat, dass wir sofort reagiert haben. Aber wir sind dran, wir bemühen uns jetzt, das zügig abzuarbeiten und ich hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja, der Fraktionsstab, sagte ich, ist mit 13 Mitarbeitern bereits komplett. Das Presseteam kennen die meisten, glaube ich. Es ist hier neben mir der Ingo dazukommen, die Simone und der Jens. Viele von euch, gerade aus der AGÖA, hatten da ja auch schon Kontakt. Ja, zur interfraktionellen Zusammenarbeit hier im Landtag. Aus anderen Landesparlamenten hatte man ja im Vorfeld gehört, dass das nicht ganz so reibungslos klappt. Das können wir hier nicht sagen. Auch von den anderen Fraktionen sind wir herzlich willkommen geheißen worden und wir haben zig Gesprächsangebote aus allen Fraktionen bekommen. Und ich hatte das nicht erwartet und bin wirklich begeistert, auf welcher Ebene uns die Kollegen hier begegnen, dass sie uns wirklich in Augenhöhe wahrnehmen, sehr interessiert an unserem Wissen sind und an unserer Einstellung und auch nicht versuchen, irgendwie uns ja auf eine Seite zu ziehen, sondern die Ebene ist sehr sachlich. Jetzt geht die Ausschussarbeit los nächste Woche und ich hoffe, dass ich da dieses Arbeitsverhältnis weiter so fortführen lässt und dass es weiter so nett und konstruktiv bleibt. Frau Kraft hat uns schon besucht hier in der Fraktionssitzung, das fanden wir ganz toll. Es haben sich inzwischen auch angesagt die Frau Ministerin Schäfer, der Herr Minister Jäger und die Frau Ministerin Lörmann, auf die wir uns freuen, weil ich denke, das kann einfach auch der Beginn eines inhaltlichen Austausches sein, wo wir vielleicht unsere Pläne, Themen irgendwie einbringen können. Auch mit Vertretern von unterschiedlichen Verbänden, Organisationen und Lobbyfunktionären haben wir Gespräche geführt. Zum Thema Lobbyarbeit haben wir schon zu Beginn unserer Fraktionsarbeit Kontakt zu Lobby Control aufgenommen und haben in Gesprächen überlegt, wie wir mit Lobbyarbeit umgehen. Wir werden uns Gesprächen auch mit Unternehmen nicht verweigern, einfach um Informationen zu bekommen, um auch mit diesen Leuten in Austausch zu kommen, werden das sicherlich aber sehr gut im Blick haben, uns von diesen Lobbyverbänden nicht beeinflussen zu lassen, sondern weiter unsere piratige, unabhängige Politik zu machen. An dieser Stelle so ein kleines Beispiel, was wir ganz witzig fanden. Wir haben von der Steigenberger Hotelgruppe hier in Düsseldorf VIP-Karten bekommen, wo wir, ich weiß nicht, ich glaube 30-40% weniger für ein Doppelzimmer bezahlen müssten, als das der Normalverbraucher tut. Und also ich bin vorhin gefragt worden, was ich mit der Karte gemacht habe. Ich habe sie meiner Papierkorbrunde zugefügt, andere haben sie zurückgeschickt. Es ist ganz klar, dass wir solche Sachen auf gar keinen Fall annehmen werden, sondern uns dagegen verwehren. Ja, dann haben wir ein Problem. Wir sind hier im Landtag mit 20 Leuten vertreten, die aber zum Großteil aus den Ballungsgebieten kommen. Das heißt, uns fehlen im Grunde so die Deckung der eher ländlichen Bereiche oder so ein bisschen die Ecken in NRW. Wir haben überlegt, wie gehen wir damit um. Die Abgeordneten haben in ihren eigenen Wahlkreisen fast alle inzwischen ein Wahlkreisbüro angemietet und richten es gerade ein, um diese anderen Wahlkreise auch in irgendeiner Form bedienen zu können, sag ich mal. Werden wir voraussichtlich einen Fraktionsbus kaufen, mit dem wir dann durchs Land ziehen und von Kommune zu Kommune wandern können, um da mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir suchen einen Bus. Wenn einer von euch da irgendwelche Vorschläge hat oder vielleicht noch was irgendwo hinten auf dem Parkplatz stehen hat, kann er sich gerne an uns wenden. Ansonsten kann man sich im Internet über die Anforderungen an ein solches Gefährt informieren. Ja, zum Punkt Plenarsitzung, das haben die meisten wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir uns fürchterlich darüber aufgeregt haben, wie wenig Leute da sitzen, wenn Plenarsitzung ist. Wir hatten ja einmal die Situation, dass wir überlegt haben, die Beschlussfähigkeit anzuzweifeln und wir werden da sicherlich dranbleiben. Ich bin mit dem Michel zusammen in der Arbeitsgruppe Geschäftsordnung Landtag und wir werden versuchen umzusetzen, dass prinzipiell 50% aller Abgeordneten da sein müssen, um überhaupt einen Beschluss fassen zu können. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt. An dieser Stelle zum Thema kleine Anfragen. Ich möchte mich hier ganz herzlich bei all den Piraten bedanken, die uns mit den kleinen Anfragen hier unterstützt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz erfolgreicher Weg, wenn ihr die über uns einbringt und wir die weiterleiten können. Und das sollten wir auf jeden Fall weiter ausbauen, vielleicht auch auf andere Bereiche ergänzen, dass wir mal vielleicht eine große Anfrage schaffen und so weiter. Also das finde ich ganz toll. Das sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Zu den Inhalten sagt der Joachim jetzt noch ein bisschen und herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tja, liebe Stream-Besucher, Schauer, schönen guten Tag auch von mir. Ich möchte mal so ein bisschen darauf eingehen, was wir hier vorhaben. Das Ganze will ich in zwei Blöcke unterteilen. Erstmal einen methodischen Block und danach wird es in einem weiteren kleinen Block um fünf der Schwerpunkte gehen, für die wir uns hier entschieden haben. Das heißt nicht, dass es nicht noch mehr werden können. Es sind bis jetzt fünf, an denen wir gearbeitet haben. Wir sind uns als Piratenfraktion, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass sowas wie Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftskompetenz nicht vom Himmel fällt. Dass wir dort alle, natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger draußen und unsere Mitpiraten in der Partei, vielleicht noch den einen oder anderen Nachholbedarf haben. Und wir haben daher beschlossen, uns externe Expertise aktiv einzukaufen. Im Gegensatz zu den Wirtschaftstheologen, die seit Jahren gebetsmühlenartig das neoliberale Mantra bedienen, suchen wir das Gespräch mit kritischen Wissenschaftlern, die für ein anderes Wissenschaftsverständnis stehen und fachliches Können mit kritischen Ansätzen verbinden. Es gab vor zwei Wochen einen ersten Fraktionsbeschluss zu diesem Thema und wir werden am 5.9., bitte Termin vormerken und rot anstreichen im Kalender, einen Wirtschaftswissenschaftler hier zu Gast haben ab 18 Uhr hier in diesem Raum, live per Stream, der Fraktion etwas zum Thema NRW, Haushaltspolitik, Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen von Schuldenbremse, Fiskalpakt und ESM erzählen wird. Es handelt sich um Professor Dr. Heinz-Josef Bontrup, der gehört nicht zu den Wirtschaftsweisen, die ja seit Jahrzehnten durch eklatante Fehlvorhersagen geglänzt haben, sondern der gehört zur sogenannten Memorandumgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Gelsenkirchen, an der Fachhochschule Gelsenkirchen, Standort Recklinghausen. Herr Bontrup wird hier herzlich aufgenommen werden als unabhängiger, wenn man so will, Gutachter, Wissenschaftler, ist auch Land auf Land ab zum Thema Gutachten unterwegs. Und ihr werdet über den Stream, sofern das alles funktioniert, auch die Möglichkeit haben, natürlich eure eigenen Fragen in die Runde einzuspeisen. Wir wollen das vielleicht, dazu gibt es noch keinen Fraktionsbeschluss, aber es ist eine Vision, mit diversen anderen Persönlichkeiten auch machen. Im Wahlkampf haben wir immer wieder gesagt, wir sind Freunde von runden Tischen. Ein zweites methodisches, die Monika hat es gerade schon erzählt, Antragsfabrik im Piratenwiki, das wollen wir weiter fortführen, der Gestalt, dass für die kleinen Anfragen ressortabhängig Abgeordnete die Anwaltschaft für diese Anfragen von draußen übernehmen, bei der Nacharbeit helfen oder selber nacharbeiten, dass das in die landtagsgerechte Form gebracht wird, das Ganze. Dasselbe gilt auch für große Anfragen und Gesetzentwürfe. Wir planen, das hatten wir auf dem letzten Parteitag schon präsentiert, eine Verschränkung der Arbeitskreise in der Fraktion hier mit den Arbeitskreisen draußen in der Partei. Ein schönes Beispiel aus unserer Arbeit ist gewesen, diejenigen, die beim Parteitag waren, werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir ein Positionspapier zum Thema Nichtraucherschutz verabschiedet haben, Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes, wobei der Arbeitskreis Drogenpolitik kräftig mit eingegriffen hat und in der Begründung zu diesem Positionspapier, die war so detailliert, dass die Simone Brandt quasi ihren Vortrag im Plenum darauf aufbauen konnte. Es wäre wirklich schön, wenn das immer so laufen könnte. Was ich vorhin bei der LPK nicht gesagt habe, LQFB ist in NRW ja neu aufgesetzt. Auch da erwarten wir spannende Weiterentwicklungen. Des Weiteren haben wir hier im Landtag bereits zwei Gesetzentwürfe eingebracht. Einmal zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes, der überwiesen ist an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Da geht es um das Verfahren bei der Wiederholungswahl, und zwar der passiven, also der wählbaren Personen, und ein Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land NRW mit Überweisung an Haupt-, Innen- und Rechtsausschuss, wobei es darum geht, dass wir Verfassungsänderungen durch eine Volksabstimmung legitimieren lassen wollen. Das Ganze ist kopiert nach Piratenmanier. Wir haben die entsprechenden Passagen, die uns große Kritik fanden, hier im Landtag aus der Landesverfassung von Bayern kopiert. Wir freuen uns auf die Ausschussarbeit. Einige Ausschüsse starten schon vor den Plenartagen, einige etwas später, die jetzt im September anfangen. Zum Thema politische Schwerpunkte. Herausgegriffen haben wir uns da mal den ÖPNV, die Hochschulpolitik, das Thema Inklusion aus der Bildungspolitik, den Landeshaushalt und den Kontext Open Data. ÖPNV, da geht es darum, dass wir die Systeme der ticketfreien Zonen ausweiten wollen, dass wir uns dafür einsetzen wollen, um dem Anspruch auf Mobilität gerecht zu werden, der übrigens direkt in Kombination gesehen werden kann mit diesem Piratengedanken aus dem Grundsatzprogramm Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Wenn ich teilhaben will an etwas, dann muss ich auch in gewissen Grenzen mindestens mobil sein können. Der ÖPNV hat direkt mit dem Klimaschutz zu tun, ist auch dort eine Aktivität, die in dem Kontext zu sehen ist. Wir haben eine Verkehrswende, kein Wandel, die wir aktiv gestalten wollen. Es gibt soziale Aspekte. Ein Punkt möchte ich herausheben, das ist das Sozialticket, wo es auch groß draufsteht, was als Diskriminierung wahrgenommen werden kann. Einige von euch werden das aus dem Wahlprogramm noch kennen, das wollen wir natürlich geändert haben, sodass mehr Leute dieses Sozialticket in Anspruch nehmen. Ich möchte beim ÖPNV jetzt eigentlich nicht so sehr mehr ins Detail gehen, sondern weitermachen, damit ihr zu euren Fragen kommt. Kommen wir zum, jetzt sind meine Blätter hier durcheinander, das ist auch toll. Das hat mit der Pressekonferenz eben zu tun, die sind das alle schuld. Das sind immer andere, ne? Ich nutze dann mal eben ganz kurz die Gelegenheit, nochmal anzukündigen, wenn ihr Fragen draußen habt, dann stellt sie. Schreibt uns E-Mails an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de oder kontaktiert uns über Twitter mit dem Hashtag Piratenstunde oder über Facebook oder Google+. Die Kollegen Jens und Simone sortieren alles aus, drucken alles aus und wir sprechen dann gleich darüber. Ich wäre jetzt beim zweiten thematischen Kontext Hochschulpolitik. Da hat uns am 14.8. in der Süddeutschen Zeitung Horst Hippler, das ist der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, eine Steilvorlage geliefert. Man kann Herrn Hippler eins nicht sagen, nachsagen, dass er ein Piratensympathisant ist. Aber das, was alles in dem großen SZ-Interview drinsteht, findet sich in anderen Formulierungen 1:1 in unserem Landtagswahlprogramm wieder. Er bewertet den Bologna-Prozess als in wesentlichen Teilen gescheitert. Die angestrebte Internationalisierung und Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse ist nicht erreicht. Im Gegenteil, die Entwicklung geht in Richtung einer Anwesenheitspflicht, um noch folgen zu können, in Vorlesungen, einer Verschulung sowohl der Fachhochschul- als auch der Hochschulstudiengänge, eine Überlastung der Studierenden und einer steigenden Studienabbrecherquote. Darüber hinaus hat auch die Wirtschaft kritisiert, auch das sagt Herr Hippler, der Bachelor als vergleichbar zu dem ehemaligen Vordiplom wird den Anforderungen im Beruf nicht gerecht. Er ist ein erster Abschluss, der die Berufsfähigkeit sicher dokumentiert, aber ist in dem Sinne kein Abschluss eines Studiums. Die Beschleunigung von Bildung, so wie das die neoliberalen Geister auch über die Hochschulräte immer wieder in die Hochschulen hineinkommuniziert haben, ist nach unserer Auffassung, das wisst ihr auch, wenn ihr Piraten seid, keine Lösung, sondern ein Riesenproblem. In Ausbildung muss mehr Zeit investiert werden und der Hippler sagte in dem Interview, was ich wirklich vollumfänglich unterschreibe, wortwörtlich, es geht um die Bildung von Persönlichkeiten und nicht nur von Abschlüssen und Berufsfähigkeiten. Das Problem liegt zurzeit in der Finanzierung. Es wird geschätzt, dass etwa 7 Milliarden Euro zusätzlich bundesweit notwendig sein werden, um dem Ansturm auf die Masterstudiengänge von den Kapazitäten her gerecht werden zu können. 7 Milliarden Euro, das sind 0,4 Milliarden Euro mehr als der gesamte Hochschulhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Der liegt nämlich bei 6,6 Milliarden. Also von diesen 7 Milliarden würden nach Adam Riese ein Fünftel bis ein Viertel, knapp 2 Milliarden auf Nordrhein-Westfalen entfallen, die hier zusätzlich nötig sind. Jetzt hat der Bund angekündigt, er möchte sich in die Finanzierung der Hochschulen einklinken. Nur ist das immer so, Holzauge sei wachsam. Wer Geld gibt, möchte auch bestimmen, was damit geschieht. Wir müssen also sehr genau aufpassen, dass nicht in die Hochschulen reinregiert wird. Im Gegenteil, wir müssen auch darauf achten, dass wir mit den Hochschulräten besser klarkommen. Im Koalitionsvertrag steht, man will mit den Hochschulräten verhandeln. Das scheint uns der falsche Weg zu sein. Also wir streben ja als Konsequenz eine Revision des Hochschulfreiheitsgesetzes an mit dem Ziel, die demokratischen Strukturen in der Hochschule für alle Hochschulbeteiligten wiederherzustellen bzw. auszubauen. Darüber hinaus haben wir im Medienverbund immer noch eine Steinzeitdidaktik. Es gibt piratige Ansätze, die sagen, man kann unter Zuhilfenahme des Internet auch Studiengänge entzerren. Wir hatten dazu im Landtagswahlprogramm für Nordrhein-Westfalen das Konzept der Freien Bürgeruniversität ganz grob umrissen. Da haben wir als Piraten eingeräumt auch ein Kommunikationsproblem. Das müssen wir noch besser kommunizieren, was wir da eigentlich vorhaben. Zum Thema Inklusion. Wir begrüßen grundsätzlich die Pläne und Absichten für den Ausbau und die Schaffung inklusiver Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ohne Wenn und Aber. Wir unterstützen bei diesem Bestreben auch die Landesregierung. Wir unterstützen das Ziel eines gerechten und leistungsstarken Bildungssystems mit Verbesserung der Teilhabechancen aller Schüler. Und dazu gehört natürlich das Recht auf inklusive Bildung. Aber es gibt Probleme. Um ein inklusives Schulsystem effizient umzusetzen, fehlt es zurzeit an Lehrern und vor allen Dingen an Förderpädagogen. Und es kann auch nicht sein, dass Heilerzieher als Lehrer herangezogen werden. Darüber hinaus gibt es nicht genug Fortbildung und Vorbereitungsangebote für Lehrer. Eine weitere Gefahr ist die kalte Inklusion. Lehrer werden von der Förderschule auf eine Regelschule abgezogen. Das führt zu einer Unterversorgung. Auf der anderen Seite, die Konsequenz ist die Abschaffung der Förderschulen. Und nach aktuellen Plänen können Eltern nicht selbst prüfen lassen, ob ihr Kind speziell gefördert werden muss. In einigen Fällen hat das dazu geführt, dass sich Amtsleiter gerühmt haben, solche Anträge auf Feststellung der Fördernotwendigkeit abzulehnen. Das heißt im Klartext, wenn ein solches Kind eine Schullaufbahn eingeht und über Verhaltensauffälligkeiten irgendwann der Schule verwiesen wird, ist die Schullaufbahn dieses Kindes definitiv zu Ende. Das darf nicht sein. Darüber hinaus sollen Eltern frei entscheiden können, ob ihr Kind eine Förderschule oder eine allgemeine Schule besuchen soll. Im Diskurs, im Dialog mit Ärzten und Amtsmitarbeitern, die Entscheidung ausschließlich Ärzten und Amtsmitarbeitern zu überlassen, ist fatal. Dazu muss ein Mitspracherecht der Eltern her. Es gibt noch weitere Probleme. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen, dazu werden sicher noch Fragen kommen. Die Schulgrößen, für die Klassengrößen müssen angepasst werden. Was wir zurzeit vorhaben in Abweichung von unserem Wahlprogramm, ist für den Inklusionsbereich den Vorschlag 12+8. Das heißt 12 sogenannte nicht behinderte Kinder plus 8 behinderte Kinder. Eine gleiche Gleichverteilung an der Stelle ist anzustreben, da sonst eine Gefahr von unnötiger Diskriminierung und Ausgrenzung droht. Also eine langsame, ordentliche und politisch mit allen Beteiligten abgestimmte Umsetzung der Inklusion ist nachhaltiger als gar kein Konzept oder aber als eine Hauruck-Politik. Man muss an der Stelle auch vielleicht die Ministerin mal schützen, denn der Druck auf Deutschland, Inklusion umzusetzen, ist sehr, sehr groß und der wächst und wird nicht geringer. Nur das mit Hauruck zu begrüßen, ginge eben nach hinten los. Von daher müssen wir Piraten uns verpflichten, da genau hinzugucken. Ich würde Haushalt. Vorschlagen, Haushalt. Es gibt schon ganz, ganz viele Fragen, dass wir vielleicht kurz einen Fragenblock einlenken und vielleicht bei den Themen dann zu späterer Zeit nochmal weitermachen. Beispielsweise Benjamin im Twitter hat uns angetwittert, unter BKill Pirat zu erreichen. Er fragt, wie läuft denn die Zusammenarbeit in der Fraktion und drücken die sinkenden Umfragewerte aus der vergangenen Woche so ein bisschen aufs Gemüt? Fangen wir mit den Umfragewerten an. Ich denke, das ist normal. Weil wir sind im Wahlkampf, und zwar alle vier Wahlkämpfe, angefangen von Berlin, dem ersten großen Sieg, bis zu unserem, von den Medien wahnsinnig gehypt worden. Es gab in den konventionellen Medien, Print und Fernsehen, eine unglaublich hohe Informationsdichte zum Thema, Häufigkeitsdichte des Wortes Piraten, Piratenpartei und so weiter. Das lässt jetzt nach, und wenn man als Außenstehender, der nur so gelegentlich auf das Phänomen Politik oder das politische Geschehen guckt, dann nimmt jetzt eben diese Informationsdichte ab und es entsteht automatisch der Eindruck, die tun nichts. Das ist sicher ein Punkt. Natürlich hat es Auseinandersetzungen gegeben, die spielen da auch ihren Teil mit, aber ich glaube, man muss an der Stelle mal den Begriff mittlere Schwankungsbreite in statistischen Untersuchungen ins Rennen werfen. Ich mache mir im Moment keine Kopfschmerzen. Fragt uns doch nach dem Bundesparteitag nochmal. Zur Stimmung in der Fraktion. Genau. Das ist bestimmt zurückzuführen, die Frage auf die hier Pressemitteilung, was gelaufen ist. Die Stimmung ist gut, weil ich glaube, es ist uns gelungen zu unterscheiden zwischen der Situation und der Person. Das heißt, wenn ich eine Situation oder ein Verhalten kritisiere, kritisiere ich nicht gleichzeitig die Person. Und solange wir das trennen können, laufen wir auch nicht Gefahr, da irgendwie uns zu zerstreiten. Wir müssen vielleicht an dem Punkt nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, kurz zusammenfassen, was bisher geschah. Es war das Thema Strafanzeige gegen den NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, wo insgesamt 4 Mitglieder der Piratenpartei, 2 davon aus der Fraktion, gesagt hatten, wir zeigen den Minister an, weil er halt eben in einer Grauzone gehandelt hat und beim Ankauf der Steuer-CDs, und diese Grauzone muss geklärt werden. Die Fraktion hat sich schlussendlich, die anderen 18 Piraten, aber dagegen ausgesprochen, zumindest gegen dieses Mittel der Strafanzeige. Genau zu diesem Thema habe ich auch die nächste Frage von De La Roche bekommen. Wie zerstritten ist jetzt die Fraktion, vielleicht um das nochmal deutlich zu sagen und dann auch zu fragen, hat diese Strafanzeige dem Image der Piratenpartei massiv geschadet? Also nochmal, die Fraktion ist nicht zerstritten, obwohl ich mit einigen Leuten hier nicht einer Meinung bin, können wir trotzdem zusammen eine Zigarette rauchen und unterhalten, was auch immer. Wie gesagt, es geht tatsächlich darum, einen Standpunkt zu kritisieren oder die Person, die dahinter steht. Und ich glaube, wie gesagt, wenn uns das gelingt, dann sehe ich die Gefahr auch nicht. Ich sag mal so, die Situation letzte Woche, ob sie uns geschadet hat, wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass sie uns genutzt hat. Ich würde dazu gerne noch anfügen wollen, wenn die Gelegenheit ist, dass ich so den Auftrag bekommen habe von der Fraktion durch die Wahlentscheidung, mich da zum Vorsitzenden zu machen, ein bisschen auf den politischen Handlungsspielraum, die Bewahrung oder auch den Ausbau desselben zu gucken. Und ich persönlich bin der Meinung, erstmal, was Herr Borjans tut, ist nicht rechtens. Und die Anzeige, ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, halte ich deswegen nicht aus juristischen Gründen, sondern aus strategischen Gründen für falsch. Ich glaube nicht, dass diese Anzeige unseren Handlungsspielraum als Fraktion in Nordrhein-Westfalen oder als Piratenpartei insgesamt in irgendeiner Form vergrößert hat. Und es müsste uns zunächst mal um Vergrößerung unserer Handlungsspielräume gehen. Ich habe irgendwie die Verpflichtung, das empfinde ich auch so, da genau drauf gucken zu müssen. Aus genau dem Grund, ist mit einem Grund, juristisch mag das okay sein, aber man sollte immer mit 2 Augen die Welt sehen, mit seinem Fachauge und auf der anderen Seite mit dem strategischen Auge, das so ein bisschen auf das Gesamtwohl der Fraktion guckt. Von daher hielt ich das für falsch. Das heißt aber nicht, dass ich mit Nico und Dirk nicht mehr rede. Im Gegenteil, wir haben die eine oder andere rege Diskussion über andere Themen danach schon geführt. Und wie Monika gerade schon sagte, wir streiten uns in der Sache. Es gibt keine Art Person am Angriffe. Die nächste Frage betrifft die Zusammenarbeit zwischen Partei, Landesverband und der Fraktion. Norbert Prümen hat sich da zu Wort gemeldet und bittet um eine mutige und realistische Einschätzung. Er fragt, ist eine basisdemokratische Arbeit auch in der Fraktion möglich oder ist eine Basisdemokratie in Bezug zur allgemeinen Piratenintention nur der Partei vorbehalten? Also wie können die Basis in die Fraktion integriert werden? Ich bin der Meinung, das ist eine beidseitige Verpflichtung. Und diejenigen, die für ihre Verpflichtung jetzt auch noch Geld kriegen, nämlich die Abgeordneten, die trifft das vielleicht noch etwas mehr. Die Fraktion muss die Partei mitnehmen und die Partei sollte die Fraktion unterstützen. Nur ist Parteiarbeit immer eine freiwillige Arbeit. Da gibt es schon mal Lusteinbrüche, schon wieder Arbeitskreis will nicht oder so weiter. Das ist entschuldbar. Wenn ein Fraktionist sowas tut, dann ist das nicht entschuldbar. Wir haben die Verpflichtung, auch Lokomotive zu spielen für die Partei. Und nach meinem ganz persönlichen Dafürhalten haben wir super Ansätze mit Liquid Feedback, mit dem Antragswiki hier, um die Partei so gut wie möglich mitzunehmen. Und auch was die runden Tische mit Fachleuten hier angeht, quasi auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass dieser Impuls, wir diskutieren mit Fachleuten über landespolitische Probleme oder vielleicht auch bundespolitische Probleme, diesen Impuls in die Partei zu tragen und so viel wie möglich Parteimitglieder und natürlich auch interessierte Bürger mitzunehmen. Ja, vielleicht kann ich da noch ergänzen. Also ich möchte noch mal die wesentliche Bedeutung der Arbeitskreise herausstellen, die hier mitwirken sollen. Und für den Bereich Bildung kann ich einfach nur sagen, dass ich hier nichts gemacht habe, ohne dass ich mich mit dem Arbeitskreis da rückversichert hätte, ohne dass wir nicht gemeinsam hier diesen Antrag zur Inklusion besprochen haben, durchgegangen sind und im Grunde ich mir da auch die Zustimmung geholt habe. Und ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Dann die nächste Frage von Norbert. Der hat wohl offensichtlich gemerkt, dass in den vergangenen Fraktionssitzungen, die ja trotz Sommerpause regelmäßig stattgefunden haben, aber immer wieder nicht öffentliche Teile waren. Und da fragt er, ob die geforderte Transparenz im politischen Tagesgeschäft dann doch nicht so möglich ist. Ja, ganz kurz, da geht es um Datenschutz. Ich hatte vorhin schon erzählt, dass wir hier die ganzen Bewerbungsverfahren besprechen, dass wir gucken, wen stellen wir ein. Und das geht einfach nicht, weil da Namen genannt werden und weil da über Leute diskutiert wird. Ich denke auch, das wird eine Aufgabe der Zukunft sein, da der Begriff der Transparenz mittlerweile inflationär benutzt wird, nicht nur von Piraten, sondern von Mitgliedern aller Fraktionen hier im Haus. Wenn man bei den Redeanteilen im Plenum für jedes Auftauchen des Wortes Transparenz 5 Euro nehmen würde, wären wir bei der Staatsverschuldung in 2 Jahren erheblich weiter. Wir müssen den Begriff der Transparenz gemeinsam mit euch schärfen. Und es gibt 2 Piratengrundwerte, Transparenz und Datenschutz. Und zwischen beiden gibt es eine natürliche Abgrenzung. Die versuchen wir hier zu leben, indem wir natürlich die Persönlichkeitsrechte von Leuten, die sich hier auf Mitarbeiterpositionen bewerben, sehr, sehr ernst nehmen und von daher an diesen Stellen in der Fraktionssitzung den Stream einfach abschalten. Die nächste Frage von Klaus Kuhn. Er fragt, mit welcher Möglichkeit sich Bürger aus dem Land an Abgeordnete wenden können, um beispielsweise persönliche Petitionen zu erläutern oder zu kommentieren. Wie können wir da den Kontakt herstellen zwischen Bürgern und Abgeordneten? Also prinzipiell glaube ich, dass der Kontakt besteht. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich bekomme im Durchschnitt in der Woche um die 10 Briefe von Leuten, die mit ihren Anliegen kommen. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und haben auf eine Anfrage hin auch schon eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestartet. Also man kann uns per Mail erreichen. Ich würde das gegebenenfalls an die Ausschüsse weiterleiten und da wird sicherlich jemand reagieren. Dann die nächste Frage von Oliver Klein. Er fragt, mich würde interessieren, was aus dem Sozialticket geworden ist. Liegt das noch immer auf Eis oder tut sich da langsam mal was? Ja, wir haben im Bereich ÖPNV den einen Punkt in Angriff genommen, schon im Wahlprogramm. Und der ist auch heute auf der LPK nochmal angesprochen worden, dass wir das Sozialticket ausweiten und entdiskriminieren wollen. Das heißt im Klartext, dass da nicht mehr groß Sozialticket draufsteht, in der Hoffnung, dass mehr Menschen, die sonst vielleicht eine Diskriminierung befürchten, von diesem Ticket Gebrauch machen. Dann eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat, von DocX. Wie steht die Fraktion zur CO-Pipeline? Monika, möchtest du die Frage beantworten? Muss man erklären, interner Witz. Wir waren vor 2 Tagen in Berlin, um mit der Bundespresse zu sprechen, haben 7 Pressetermine wahrgenommen. Und fast in allen 7 Presseterminen, im letzten glaube ich nicht, ist das Thema CO-Pipeline zur Sprache gekommen. Ich habe mich darüber verbreitert und den beiden anderen, die ja immer dabei waren, ist es nachher zu den Ohren rausgekommen. CO-Pipeline, ganz kurz zur Geschichte im Landtag. Es gab eine Aktuelle Stunde auf Antrag der FDP, in dem die FDP nachgefragt hat, wie wichtig der Landesregierung der Chemiestandort Nordrhein-Westfalen und der Verbundstandort speziell hier an der Rheinschiene ist, wie wichtig die Arbeitsplätze sind und so weiter. Man solle mit der CO-Pipeline doch hinmachen. Wir haben in der Fraktionssitzung darüber gesprochen, wer dazu Stellung nimmt in der Aktuellen Stunde. Und ich habe dann irgendwann einen Argumentationsfehler, gemeint wahrgenommen zu haben in der FDP-Begründung für die Aktuelle Stunde, habe das hier kurz gesagt und Monika sagte dann, okay Joachim, du hast das Ticket. Das heißt, ich musste zu diesem Thema im Plenum sprechen und ich habe ein klein wenig recherchiert. Das hat insgesamt wirklich nur eine halbe Stunde gedauert und Folgendes herausgefunden und umgesetzt. Die Bayer AG hat an den Plänen der CO-Pipeline einiges geändert. Das Planfeststellungsverfahren war sehr intransparent. Jetzt gibt es ein Planänderungsverfahren, was vor kurzem transparentisiert worden ist, in dem Sinne, dass Bayer alle 4.000 Seiten dieses Verfahrens auf die Webseite gestellt hat, zuzüglich eines 6-seitigen Kommentars, der ja eher hätte von einem Werbetexter verfasst sein können. Ich habe das angesprochen im Plenum. Darüber hinaus hat die Bayer AG selbst noch ein Gutachten, was eigentlich aus 3 Gutachten besteht, angefordert zum Thema Erdbebensicherheit der Pipeline. Von diesen 3 Teilgutachten liegen erst 2 vor. Das dritte wird erst für Mitte bis Ende 2013 erwartet. Und darüber hinaus gibt es noch ein Verfahren des, am Oberlandesgericht in Münster, was da anhängig ist. Und die FDP hat in der Aktuellen Stunde Herrn Umweltminister Remmel vorgeworfen, dass er noch einen verschleppen will mit noch einem weiteren Gutachten zur Suche nach Alternativen zur CO-Pipeline. Da habe ich dann gesagt, hey, wenn noch eins der Erdbebengutachten aussteht und wenn noch ein Verfahren anhängig ist, dann hat Herr Remmel also noch Zeit. Und ihm unsere Unterstützung bei der Durchführung dieses Gutachtens zugesichert, wenn er damit hinmacht und gleichzeitig der FDP signalisiert, die sollen nicht so eine Welle machen, es wäre ja sowieso noch Zeit. Das war dann unser Standpunkt zur CO-Pipeline. Das hat uns Sympathien bei einigen Bürgerbewegungen eingetragen, die neulich hier zu Besuch waren. Und Hans-Jörg Rohwedder und seine Mitarbeiter Kai Schmalenbach und ich haben diese Bürgerinitiativen um Monheim herum, die sind ja wie eine Perlenkette aufgereiht entlang der Pipeline, hier in Empfang genommen und noch weiteres wertvolles Informationsmaterial von diesen Gruppen erhalten. Das heißt, auch da funktioniert sowas wie die Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das so bleibt. Die nächste Frage von Rainer Gutowski, bei Twitter erreichbar über Che Guevara. Wie steht ihr zur Trennung von Mandat und Parteiamt? Ja, aus meiner jetzigen Erfahrung der letzten 3 Monate muss ich sagen, dass ich meine Einstellung ein kleines bisschen geändert habe. Ich halte das für fast unmöglich, beides zu tun, weil wenn ich mal sehe, wie viele Stunden wir hier sitzen, wie viele Abendtermine wir haben. Ich bin im Moment noch Vorsitzende im KV Bochum und sehe halt, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil man sich um diese Dinge nicht mehr kümmern kann. Also ich würde heute sagen, man sollte das lieber trennen, wobei ich natürlich auch die Vorteile sehe. Also ich glaube schon, dass es auch sehr viel Synergien gibt, wenn man sowohl Amt und Mandat jetzt, wenn es um Vorstand geht, um Landesvorstand. Man muss das vielleicht mal 2 Jahre abwarten und dann neu bewerten. Ich persönlich hatte eine klare Meinung zu dem Thema, die sich bis jetzt auch nicht geändert hat. Ich halte eine Trennung von Amt und Mandat für essentiell, um sowas wie eine demokratische Balance zu wahren oder andersrum ausgedrückt, um nicht zu viel Einfluss in den Händen einer Person zu konzentrieren. Das heißt natürlich dann auch, dass mehr kommuniziert worden muss, weil wenn ich gleichzeitig Vorstand und Abgeordneter bin, dann brauche ich nur mit mir selber reden und mich streiten. Das halte ich für wenig sinnvoll. Ich kann mir aber vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, wenn der ein oder andere Abgeordnete in den unteren Vorstandsgeschichten wie Beirat oder so, da sehe ich dann auch wieder Synergien. Aber Vorstand, Stellvertreter, politischer Geschäftsführer und gleichzeitig Mandat in einem Parlament halte ich für unpiratisch. Ihr könnt weiter Fragen schreiben, einfach eine E-Mail an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Der Holger Michels hat das getan. Er fragt nach 550 Millionen Euro Einsparungen im Haushalt, so eine Zahl, die, wo wir zitiert werden. Wo kann man diese 550 Millionen einsparen und welche Schwerpunkte würden wir Piraten da setzen? Es geht im Wesentlichen nicht um Personalmittel, um das ganz klar zu sagen. Es geht um technische Mittel. Wenn man sich mal vorstellt, was in Nordrhein-Westfalen alles für Software im Einsatz ist, für die Lizenz bezahlt worden ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Software, die annähernd dasselbe oder zum Teil sogar noch mehr leistet, als die kommerzielle Software als Open Source zur Verfügung steht. Machen wir uns nichts vor, wenn ich von der einen Plattform auf die andere migriere, dann kostet das Migrationskosten und Schulungskosten und so weiter. Aber München setzt Linux ein als Betriebssystem und in ganz China ist Windows auch nicht so beliebt. Linux ist eine kostenfreie Software, die von der internationalen Community ständig weiterentwickelt wird, die als Betriebssystem auch sehr leistungsfähig ist. Ähnliches gilt für Office-Pakete. Wenn man das alles mal zusammenrechnet, da muss ich mich auf die Aussagen unseres AK-Wirtschaftspolitik in der Partei verlassen. Der kam nämlich auf diese Summe. Die ist auch im Wahlkampf schon kommuniziert worden. Die nächste Frage von Schreibreform, auch über Twitter an uns geschickt. Ist es möglich, eine Seite zu integrieren, wo die anwesenden Abgeordneten in der Plenarsitzung gezählt und veröffentlicht werden? Ich glaube, diese Frage geht so ein bisschen in die Richtung, dass ja doch sehr häufig bei Plenarsitzungen nur wenige Politiker im Saal sind. Das klassische Verfahren ist das, also man muss sich so ein Parlament mal vorstellen. Da prallen natürlich so ein bisschen 2 Welten aufeinander. Einmal wir als Onliner oder Netzwerker, die sich zum Teil schon in dieser Datenwelt im Internet sozialisiert haben und auf der anderen Seite die papiergebundene Parlamentskultur. Die Anwesenheit im Parlament wird im Normalfall in der Vormittags- und Nachmittagssession durch eine einfache Unterschrift des Abgeordneten in einem auf einem Bogen Papier geleistet, der am Eingangssaal steht, wo man seinen Namen eben diesen nach Parteien getrennt eben beziehungsweise bei seinem Namen unterschreibt. Die Praxis ist die, wenn ein Parlamentarier einen Termin hat, dass er dort unterschreibt und wieder geht. Also so ein Türzähler oder sowas Elektronisches kann ich mir noch nicht vorstellen, weiß ich nicht. Aber ich denke, je mehr die elektronische Welt Einzug in die Parlamente hält, umso mehr wird sich da auch verändern. Wäre vielleicht mal eine Idee für die IT, mal sowas zu überlegen. Ja, ich denke, es geht ja auch darum, dass wir da Einfluss nehmen und dafür sorgen, dass sich die Anwesenheit da etwas erhöht. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, dass wir in der, Michelle und ich, in dieser Arbeitskreis Geschäftsordnung Landtag sind und sicherlich versuchen werden, durchzusetzen, dass mindestens 50% der Abgeordneten da sein müssen, um überhaupt eine Beschlussfähigkeit zu haben. Im Moment ist es so, dass die Beschlussfähigkeit nur auf Antrag einzelner Abgeordnete dann angezweifelt wird, aber prinzipiell, wenn keiner was sagt, reicht es auch, wenn zwei Leute im Landtag sind und man würde einfach sagen, das ist in Ordnung. Das ist sicherlich ein Arbeitsfeld, was wir jetzt beackern werden in den nächsten Wochen und Monaten. Die nächste Frage von Andreas Schmidt. Wie steht ihr dazu, dass mittlerweile Tabakhändler mit Studien der Piratenpartei werben? Ist mir völlig neu, dass das so ist. Ganz neue Info. Studie der Piratenpartei, es kann doch eigentlich sich nur handeln um datengesammeltes Material, was der AK Drogenpolitik benutzt hat. Da wir unsere Dokumente offen im Netz liegen lassen haben, sollten wir das vielleicht mit einer CC-Lizenz ohne kommerzielle Nutzung belegen, dann stünde das unter Strafe. Jetzt aus dem Bauch raus entworfen, einfach so. Also das ist mir völlig neu, das Problem. Wenn ich jetzt Quatsch erzählt habe, bitte in Entschuldigung, aber ich muss mal Quatsch erzählen dürfen. Eine ähnliche Frage zum gleichen Thema. Andreas fragt das bei Facebook. Weshalb wird in dem Papier zur Position zum Nichtraucherschutzgesetz auf eine Tabaklobbyisten fabrizierte Studie verlinkt? Die Verlinkung ist nicht auf eine Tabaklobby-Studie, sondern die Verlinkung ist auf die Untersuchung der DEHOGA. Das ist Gastronomiegewerbe. Die gehören nicht zur Tabaklobby, sondern zum Gastronomenlobby. Es ist vielleicht grenzwertig. DEHOGA, andere lachen da im Parlament, wenn dieses Wort fällt. Aber eins ist ja klar, und das lässt sich nachweisen. Es haben nach der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes in der ersten Variante sehr viele Gastwirte investiert in ihre Gaststätte für Klimaanlage, für Rauchabzugsmöglichkeiten, für Raumtrenner, um beiden Interessenten, also Rauchern und Nichtrauchern, eine Zugangsmöglichkeit bieten zu können. Haben dazu zum Teil Kredite aufgenommen, die nach Adam Riese längst noch nicht abgezahlt sind. Und jetzt soll auf einmal das Rauchen völlig verboten werden. Das ist für die Leute ein Schlag ins Kontor, den man nur schwerlich abschätzen kann. Und an der Stelle bin ich ganz bei Herrn Fraktionsvorsitzenden Laumann von der Union, der in einem Satz im Plenum gesagt hat, wenn der sowieso feierabends nach Hause kommt und sich in der Gaststätte um die Ecke ein Bierchen zischen möchte und dazu eine rauchen will, dann soll er das bitte schön tun können. Das kann ich eigentlich nur vollumfänglich unterschreiben. Und im Übrigen, sollte es sich dabei um die E-Zigarette handeln, da sieht das noch ganz anders aus. Ich bitte da auch an der Stelle nochmal Kontakt mit Verbraucherschutz, das wäre Simone Brandt, hier unter uns Parlamentariern oder aber mit dem Arbeitskreis Drogenpolitik aufzunehmen, da ich in dem Thema nicht so drin bin. Die nächste Frage von Björn ist, ob es möglich wäre, irgendwo im Netz alle gestellten kleinen und großen Anfragen und auch die Gesetzesentwürfe aufzulisten, damit man sieht, was alles gemacht wurde bzw. in der Pipeline ist. Ja, wenn man bei uns auf der Fraktionsseite schaut, da sind alle kleinen Anfragen drauf, da kann man sie sich anschauen und die Gesetzesentwürfe sind meines Wissens dort auch zu begucken. Und es gibt einen Link zur Antragswerkstatt und da steht bei jeder kleinen Anfrage ein Status dahinter. Erledigt, Antwort der Landesregierung liegt vor, erledigt, Antwort liegt noch nicht vor und Status in Bearbeitung und Status noch nicht in Bearbeitung. Das ist dort einzusehen. Und es hat mit dem Wiki zu tun. Wer im Piraten-Wiki sucht, sollte dafür Google nehmen. Die nächste Frage von Jan Erfling. Der fragt, was gedenkt ihr in der Fraktion zur weiteren Aufklärung der Bürger zum Kapitalfaschismus ESM zu tun? was wir gedenken dazu zu tun, das fängt an am 5.9. in der Veranstaltungsreihe, die Reihe ist noch nicht beschlossen, aber in der einmaligen Veranstaltung mit Herrn Professor Bontrup, der meines Wissens, ich habe schon mal einen Vortrag von ihm gehört, auch ein Kritiker des ESM ist. Das ist ein gutes Stück Aufklärung und auch die anschließende Diskussion und seine Antworten und die Fragen, die ihm gestellt werden, werden ein gutes Stück Aufklärung sein. Wir sehen das auch als aktive Arbeit, nicht nur für die Fraktion, sondern auch für Bürger und die Partei. Ein kurzer Blick auf die Uhr, noch eine Viertelstunde. Es sind noch ein paar Fragen da, aber wer sich beeilt, hat vielleicht noch Glück, dass wir sie hier live noch beantworten können. Einfach eine E-Mail schicken an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Die Fragen, die wir heute hier in dieser Sendung bis 13:30 nicht mehr beantworten können, werden wir natürlich dann schriftlich im Blog auf unserer Internetseite nachholen. Aktuell sind übrigens rund 100 Zuschauer im Stream. Nächste Frage von Martin aus Dortmund. Bisher hört man mehr Chaos und Negatives über die Berliner Piraten als von euch. Wie wollt ihr vermeiden, dass die NRW-Piraten im politischen Alltag in den nächsten Monaten nicht im selben Chaos versinken? Ich sehe die Gefahr nicht. Das ist wieder darauf zurückzuführen, dass wir uns wirklich bemühen, auch wenn das nicht an jeder Stelle rüberkommt, uns hier zu einem Team zu entwickeln. Und es gelingt uns ausgesprochen gut, auf sachlicher und nicht emotionaler Ebene miteinander umzugehen. Dann eine Frage von Rainer. Es gibt weder eine positive noch eine negative Rückmeldung zu einer großen Anfrage vom 19. Juli, die er offensichtlich vorbereitet hat. Er hat hier auch einen Link mitgemailt. Es handelt sich nach Meinung um ein Kernthema der Piraten. Was gedenkt ihr mit dieser zu machen? Meines Wissens hat sie den Anforderungen an eine große Anfrage nicht entsprochen und wir haben sie als kleine Anfrage, ich weiß nicht, ob sie schon eingereicht ist, ansonsten ist sie in Bearbeitung. Willi Wurm, so nennt er sich bei Twitter, möchte wissen, wie die Piratenfraktion die Seite abgeordnetenwatch.de als Mittel der Kommunikationsverbesserung mit dem Bürger bewertet. Also ich hatte in den letzten 4 Wochen, ich glaube, 2 Anfragen von Abgeordnetenwatch und ich sehe es eigentlich als selbstverständlich an, die zu beantworten. Nächste Frage von Britta aus Köln. Berufe können ja schon mal Menschen verändern und bei eurer aktuellen Arbeit allemal. Wie wollt ihr die nächsten Jahre Bodenhaftung behalten? Was macht ihr, um nicht zu werden wie die Durchschnittspolitiker? Ich bin 55 und mein Rückgrat ist nicht mehr so biegsam. Ich mache mir da über mich keine Gedanken, passe aber aktiv auf, dass ich, wie man so schön sagt, auf dem Fußboden bleibe. Auf der anderen Seite, mit dem Denken ist es so ein bisschen wie mit dem Fliegen. Ab und zu muss man mal die Bodenhaftung verlieren, um frei Ideen entwickeln zu können. Wichtig ist, dass man dann danach auf jeden Fall wieder landet. Ich wage an dieser Stelle mal die These, dass wir hier ganz viele Leute haben, die auf eine lange Lebenserfahrung zurückschauen, die durchaus Höhen und Tiefen im Leben kennen und sich von solchen Dingen nicht so sehr beeindrucken lassen wie diesem Landtag und der Aufgabe jetzt. Ein nettes Zitat, was wir in unserer Timeline gefunden haben von Pirat 3620. Wir werden von einer Bewegung zu einer Organisation. Die Frage ist, tut das weh? Ist das gut? Verkraftet das die Partei? Ich sag mal, es gibt ja diesen alten, irgendwie vielleicht überzogen interpretierten Gedanken, Ordnung und Chaos, diesen Gegensatz. Ich weiß nicht so recht, was Chaos ist. Ich weiß auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so recht, was Ordnung ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn eine Partei sich organisiert, dass es ein Mehr an Struktur gibt. Und ein Mehr an Struktur heißt definierte Kommunikationskanäle, bestimmte Rahmen, um Dinge zu tun und so weiter. Wichtig in dem Zusammenhang wäre, dass man einen sehr weit gefassten Rahmen für freie Parteikreativität, aus der letztlich ja unser Ideenpotenzial kommt, lässt und das auch so ein wenig institutionalisiert. Also ich sag mal Order by Chaos oder Chaos by Order. Chaos by Order ist uns der Fall in den Bürokratien. Wichtig ist das Wechselspiel, da so die Balance zu halten. Aber ich habe bei dem insgesamt in der Partei vorhandenen Kreativpotenzial da eigentlich keine Sorge. Wir werden die Organisation auf jeden Fall brauchen, um aktiv Politik machen zu können. Und auf der anderen Seite werden wir auch den wilden Ameisenhaufen oder die sowieso Herde Partei brauchen, die entsprechend Reibungswärme und Kreativität erzeugt. Sandra Lörs aus der Twitter-Welt möchte gerne wissen, gibt es Ergebnisse zur generalisierten Ausbildung für Pflegekräfte? Krankenpflege und Altenpflege soll doch zusammengelegt werden. Also ich habe bisher keine Unterlagen dazu erhalten, weiß, dass das Thema kommt und die entsprechenden Leute in der Fraktion, vor allem Lukas Lammler, der für Gesundheitspolitik zuständig ist, ist da sicherlich dran, aber genaueres kann ich dazu im Moment nicht sagen. Hannelore aus Grevenbroich möchte gerne wissen, wie wollen Sie konkret die politische Kultur in den nächsten 5 Jahren verändern? Was sind ganz konkrete Maßnahmen, dass wir Bürger unser Bild von Politikern ändern können? Ich denke, das sind 2 Fragen, unabhängig voneinander. Ich möchte mal mit was ganz Kleinem anfangen, was für uns eigentlich schon selbstverständlich ist. Und weil es für uns selbstverständlich ist, haben wir es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist eine Revolution, wenn eine Fraktionssitzung dergestalt stattfindet, dass alle Fraktionsmitglieder, alle Abgeordneten Einblick und Schreibrecht in das dynamisch entstehende Protokoll haben. Dabei noch ein Chatkanal, ich rede von unserer PiratePad, EtherPad-Geschichte. Gleichzeitig, dass im Stream verfolgt werden kann und auch die Leute draußen das Entstehen dieses Protokolldokuments mitverfolgen können. Das ist etwas Neues. Und über kurz oder lang wird diese Praxis, auch wenn andere Parteien sich dafür zu interessieren, wir würden das begrüßen, die Art und Weise, wie Politik selber im Prozess gestaltet wird, verändern. Im Sinne, dass eine Beteiligung von mehr Leuten möglich ist und nicht mehr die klassische Order bei Fraktionsvorsitzender oder was auch immer. Das wäre ein kleinteiliges Beispiel. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich so etwas zu entwickeln wie eine Programmatik, die sowohl den freiheitlichen Aspekt und auch die Aspekte Respekt und Solidarität miteinander vereint. Dazu gehört eine verantwortungsbewusste Sozialpolitik. Dazu hat die Piratenpartei schon Aufschläge gemacht und die Diskussionskultur in der Bundesrepublik ist durch unsere Anwesenheit schon verändert. Die nächste Frage kommt von Achim Ossenberg. Ihn würde interessieren, wie weit wir uns von unseren ehemaligen Wünschen oder Wunschvorstellungen an die Politik bereits verabschiedet haben. Also ich kann das nur für mich beantworten. Ich habe mich da keinesfalls von verabschiedet, sondern sehe es eher so, dass wir jetzt durch die Wahl in die Landesparlamente die Chance haben, unsere Visionen auch umzusetzen. Dass das nicht von jetzt auf gleich geht, das ist hoffentlich jedem klar. Das wird seine Zeit dauern, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich habe Monika nichts hinzuzufügen. Danke. Zweite Frage von Achim. Gibt es ein Fernziel, was heute vielleicht noch Wunschdenken ist, welches ihr aber strategisch und konsequent verfolgen möchtet? Ein Fernziel? Ja. Da bräuchten wir dann immer jetzt, glaube ich, noch eine Stunde Zeit, weil ich denke, ich sehe das uns, auf die letzte Frage zurückzukommen, nochmal umgekehrt. Wir sind nicht von einer Bewegung zu einer Organisation gekommen, sondern von einer Organisation, die sich im Moment zu einer Bewegung ausweitet. Und die Chance, diese Bewegung zu nutzen, um weltweit gesellschaftliche Veränderungen im Sinne von Demokratisierung herbeizuführen, das ist letztendlich ja die Vision, die uns alle zusammenhält. Und ich glaube, auf die wir auch immer wieder zurückkommen müssen, wenn wir uns zerfasern, in Klein-Klein verlieren. Wenn wir das gemeinsam vorantreiben, dann glaube ich, ist das Ziel, was uns tatsächlich zusammenhält. Fernziel. Und wenn man die Welt als Netzwerk begreift, und das ist uns ja gelegen, weil wir quasi aus dem Datennetz kommen, uns das als Sozialisationsinstrument zunutze gemacht haben, dann ist ein Fernziel tatsächlich eine andere Form des Wir, das eher auf dem Vernetzungsgedanken aufbaut, denn auf dem Unterordnungsgedanken. Ganz kurz in 3 Sätzen. Im alten Griechenland basierte die Demokratie auf 500 Leuten, die Zeit dafür hatten, weil der Rest von Sklaven erledigt worden ist. Unsere heutigen Demokratien in der westlichen Welt stellen demgegenüber einen sehr, sehr großen Fortschritt dar. Und ein weiterer Fortschritt muss sein, unsere Demokratie auf noch mehr Schultern zu verteilen. Willi Wurm hat sich noch mal ganz kurz in der Twitter-Welt zu Wort gemeldet, eine Nachfrage zu abgeordnetenwatch.de. Er möchte da noch mal konkret nachfragen, wie denn die Haltung der Fraktion zu dieser Internetplattform sei. Ähnliche Frage stellt Tobias, der festgestellt hat, dass dort noch einige unbeantwortete Fragen existieren. Gibt es eine Möglichkeit, die 20 Piraten dazu bewegen, die dort gestellten Fragen zu beantworten? Ich weiß nicht, wie die anderen Abgeordneten dazu stehen. Wir haben darüber hier nicht gesprochen, aber ich kann das gerne aufgreifen und in die nächste Fraktionssitzung tragen. Und da lässt sich durchaus ein Beschluss herbeiführen, wenn das die Mehrheit befürwortet. Ich meine, ich kann natürlich keinen zwingen, dazu antworten, aber ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass jemand sich dem verweigert. Grundsätzlich nicht. Es gibt aber einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt. Es gibt den Aspekt des Information Overload und dazu gehört auch ein Fragen Overload. Ich persönlich habe es, glaube ich, verpennt. Ich habe meine letzte Abgeordnetenwatch-Anfrage im Wahlkampf beantwortet. Ob da noch irgendwas aufgelaufen ist über den Tracker, weiß ich gar nicht. Ich habe zurzeit keine aktuellen Hinweise gesehen. Ich nehme das zum Anlass, mal nachzuschauen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich über sehr, sehr viele verschiedene Kanäle mit Fragen geradezu bombardiert werden und da der Tag nur 24 Stunden hat und wir auch jede Menge andere Sachen zu tun haben, mein Fokus in der letzten Zeit war eher der Blick nach innen auf den Aufbau der Fraktion, ist das manchmal schon ein Problem, die Fragen von allen möglichen Medien und Plattformen zu beantworten. Ich wünsche mir dafür irgendein Standard-Tool, wo ich auf den Knopf drücken muss und das wird dann automatisch per Spamming oder wie auch immer an die ganzen Plattformen verteilt. Dann eine Frage von Florian Karl David. Gibt es eine Aufzeichnung der interaktiven Piratenstunde auch zum Nachsehen oder als Download? Ja, wird es geben, sobald wir hier fertig sind. In 3 Minuten laden wir das bei YouTube hoch und da kann man das natürlich dann als VOD entsprechend nochmal sich im Nachhinein anschauen. Ich glaube, da habe ich jetzt eine Frage zu viel weggelegt. Dann eine Frage von Michaela aus Köln. Ihr habt jetzt eben Bilanz gezogen von euren ersten 100 Tagen. Was macht ihr in den nächsten 100 Tagen? Übernächste Woche, also Mitte September, gehen die Plenarsitzungen los. Ein bisschen vorher tagen schon einige Ausschüsse. Es wird um die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin gehen und es wird um den Landeshaushalt gehen. Und ich kann nur sagen, das ist jede Menge Arbeit. Der Haushalt kommt dann erstmal in die erste Lesung. Vielleicht gibt es auch einen Gemeinschaftshaushalt mit 2013, keine Ahnung. Da wird eine Menge, vor allen Dingen für uns auch nochmal zu lernen sein, um zu gucken, wie sowas beschaffen ist und was und wem wir da zustimmen können oder nicht zustimmen können. Letztlich wird er durchgehen, weil rot-grüne Mehrheit hat, da mache ich mir keine Illusionen. Aber man kann ja den einen oder anderen konstruktiven Vorschlag zur Nachbesserung machen. Damit werden wir voll ausgelastet sein und wir sind weiterhin mit Bürgerinitiativen, auch mit Verbänden in Kontakt, die stellenweise selber, genau wie ihr, mit politischen Fragen an uns herantreten, weil auch die ein Recht darauf haben zu erfahren, wie die Piraten ticken, wo sie stehen und wo sie hinwollen. So habe ich zum Beispiel zuletzt zusammen mit Frank Herrmann, dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nordrhein-Westfalen, Bezirk Nordrhein-Westfalen, versichert, dass die Piraten ein soziales Auge haben. So habe ich es wortwörtlich ausgedrückt. Auch da gibt es Möglichkeiten der Kooperation. Sicher gibt es für die ein oder andere Thematik eine rote Haltelinie, wo man dann da nicht weitergehen kann. Aber wir werden im Gespräch bleiben. Wenn man aufhört, miteinander zu reden, kann man das mit der Demokratie sowieso vergessen. Ich glaube, das lassen wir als schönes Schlusswort stehen. Mit Blick auf die Zeit sind wir nämlich schon am Ende unserer Piratenstunde angekommen. Ganz, ganz viele Fragen wurden gestellt. Ich hoffe, wir konnten auch alle in eurem Sinne beantworten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Zwischenzeitlich hatten wir sogar über 120 Leute im Stream. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wir werden dieses Konzept von der Piratenstunde natürlich festhalten und weiter fortführen. Von daher, wir melden uns dann bald wieder zum nächsten aktuellen Thema. Vielen Dank an euch draußen an den Bildschirmen. Vielen Dank an Moni und Joachim. Bis bald. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.